Hallo liebe Hörerin, hallo lieber Hörer. Schön, dass du wieder Ach eingeschaltet hast. Hier wieder eine Bonusfolge mit 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Diesmal wieder zu Gast Anne. Und ihr Twitter-Handle ist blaufohlen891. Und damit es alle anderen auch mal sagen, der Twitter-Handle von Dominik ist, was weiß ich, keine Ahnung, BA2019, das muss man echt nicht wissen. Der Twitter-Handle von Jürgen ist? Den kann man nicht einfach so abfragen, weil bei mir ist es mehr so ein Konzeptname. Ja? Und der also, Twitter... Du musst immer sagen, ja, bitte folgen Sie @mirunauffällig. Und der Twitter-Name von Philipp ist @derphilipp, ein L und zwei P. Ganz ruhig, nun fuchsig. Geht los. Jürgen, gib uns 10 Hinweise. Wir machen es heute mal anders. Ich sage euch den Namen und dann sagt ihr mir einfach 10 Dinge. Auch ein Konzept. Nein, Quatsch, machen wir nicht. Erstens, ich wurde in Schottland geboren, in Amerika erfolgreich und ich verstarb in Kanada. Rumgekommen. Büschen. Schauspieler. Herr Wing. Wie heißt der? Lebt überhaupt noch? Jean Connery. Der lebt noch. Der lebt noch. Er lebt noch? Er lebt noch. Schaut nicht mehr gestorben. Schaut nicht mehr gut aus. Ich arbeitete lange als Sprechtherapeut und Gehörlosenlehrer. So lernte ich auch meine taube Ehefrau kennen. Spannend? Ja. Ich denke nur gerade, in welche Ecke die Person gehen könnte. Ich denke gerade, wie die wohl Dirty Talk gemacht haben, so im Schlafzimmer. Warte mal, ich zeig mal. Vielleicht. Es gibt ja so einen neuen Trend. Ist aber schon jetzt wegen Ordinär. Mensch, Dominik, ey, boah. Es gibt ja so einen neuen Trend von Leuten, die so Gebärdensprache können, die auf Konzerten die Konzerte übersetzen. So. Ja, das, ach, man, echt? Ja, okay. Ja, das, aber das finde ich aber geil, wenn du echt gute super. Lyrics hast und so. Das ist total super. Weil voll anstrengend. Die, glaube ich, auch nicht nur die Lyrics, sondern auch so halt das Ganze irgendwie so ein bisschen irgendwie in Form gießen. Finde ich sehr schön. Hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Ich forschte Zeit meines Lebens in viele Richtungen. Etwa zum Thema Drachen, Flugzeuge, tetraedische Strukturen, Mehrlingsgeburten in der Schafzucht, sowie Entsalzung und Destillation von Meerwasser. Ach ja, als mein neugeborener Sohn an einer Atemwegserkrankung verstarb, erfand ich kurzerhand den Vorläufer der eisernen Lunge. Ja. Auch die Eugenik beschäftigte mich. Wie heißt der denn? Ich arbeite in Organisationen mit, die verhindern wollten, dass sich defekte Rassen ausbreiten. Ja. Boah, wie heißt der denn? Boah, das würde mich jetzt echt wurmen, wenn du das jetzt schon sagen würdest. Ja, ich überlege gerade. Ich bilde mir ein, über die Person schon mal irgendwas Längeres gelesen zu haben. Aber Namen, eieieiei. Andererseits bin ich auch wirklich guter Dinge, dass ihr es vor dem Hinweis Nummer 10 schon wisst. Ja. Ich habe Ende des 19. Jahrhunderts ein Unternehmen gegründet. Kurz darauf hat es fusioniert, dann nochmal fusioniert und dann eine Tochter ausgegründet. Diese Tochter steht im Jahr 2017 an Position 9 der Fortune 500-Liste. Okay, das ist ein Hinweis, der, glaube ich, nicht wirklich weiter. Ich überlege gerade, ob das... Aber das ist ein super Fact. Der gute Mann. Das war nicht Mendelssohn. Nein. Wie hieß er denn? Ach, komm, aje. Lass mir noch. Bei Hinweis Nummer 7 darfst du es erraten. Okay? Gerne. Fünftens. Ich habe mal ein Patent eingereicht für etwas, das gar nicht funktionierte. Das war nur möglich, weil das Patentamt die Anforderung über einen funktionierenden Prototypen kurz zuvor gestrichen hatte. Das war auch mal eine sehr gute Idee. Vor allem, überleg mal, so die Konkurrenz hat irgendwas fast fertig. Du denkst dir, keine Ahnung, wie sie das machen, aber du patentierst einfach was mega ähnlich klingt, haust es einfach raus und dann gucken die in die Röhre. Sehr schöne Idee. 2 Stunden, nachdem mein Anwalt den eben genannten Patentantrag eingereicht hatte, versuchte jemand mit einem tatsächlich funktionierenden Prototyp dasselbe Patent anzumelden. Hey, das ist aber, überleg mal, der hat dem Typ das wahrscheinlich einfach vorher geklaut, irgendwie hat es kaputt gemacht dabei, reicht es ein und ich so, ja, aber es funktioniert doch gar nicht. Ja, ich reiche das trotzdem mal ein. Der Typ hat noch einen zweiten dabei, kommt hin. Ja, ich möchte es hier einreichen zum Patent. Tut mir leid, schon registriert. Ich glaube, das lief ziemlich genauso. Oh Mann. Deep Move. Okay, jetzt kommt mein Lieblingshinweis. Mein Name war mal auf Platz 24 der Hitparade. Und auch eine Insel ist nach mir benannt. Auch ist mir eine physikalische Einheit gewidmet. Captain Cook. Mol. Nein. Wen haben wir denn Schönes? Wir haben Newton, wir haben Pascal, wir haben... Waren die alle schon in der Hitparade? Nein, aber es sind alles Einheiten, mein Freund. Wir haben Ohm. Ja, ich glaube aber nicht, dass der Herr Ohm. Wer kennt ihn nicht, den alten Chart-Hit? Na, Moment. Von Kraftwerk gibt es einen Song, der heißt Ohm Sweet Ohm. Echt? Ja. Okay, nein, kein Ohm. Achtens, jetzt habt ihr doch durchgehalten bis 8. Sehr schön, das freut mich. Nach meiner Aussage ist das Photophon, ein Gerät zur Übermittlung von Informationen über Lichtsignale, die größte Erfindung, die ich je gemacht habe. Das Photophon. Herr Skype. Mr. Adolphus Skype. Skipper. Ach, sehr gut. Jetzt sage ich es noch schnell, die anderen zwei, weil ich habe das Gefühl, ihr habt es gleich. Der eine Satz von mir, der in die Geschichte einging, war mein Ausruf, nachdem ich mir versehentlich Säure über die Kleidung geschüttet hatte. Oh nein, Batman! Watson, come here, I need you. Bell. Graham Bell. Sehr gut, Anne, sehr gut. Wow, stark. Deswegen auch Hinweis Nummer 10. Meine größte Leistung war es, die Erfindung eines anderen zur Marktreife zu bringen. Das Telefon. Ich sag nur, das Pferd frisst keine sauren Gurken. Das auch, ja. Aber ich fand es mit dem Patentantrag eigentlich schon so, da müsste man es eigentlich schon fast erahnen, weil das ist ja quasi die Story seines Lebens. So. Dass er wegen klaut? Dass er halt Dinge von anderen, er hat es irgendwie geklaut, aber er hat es halt auch einfach dann gut vermarktet. So, das ist ja auch irgendwie eine Leistung. Nur was war jetzt das mit den Gurken? Keine Erfindungsleistung. Das war der erste Testsatz, der via Telefon übertragen wurde. Okay. Ja, nee, der erste Satz war, Watson, come here, I need you. Aber das ist das, was du meinst, ist der Satz, der dann wirklich in die Geschichtsbücher einging. Okay. Aber er hat sich quasi an dem Test Säure über die Kleidung geschüttet und dann wurde dieser Satz übertragen. Sehr schön. Und das, ich weiß nicht, das mit der Hitparade hat euch nicht weitergeholfen? The Sweet, Alexander Graham Bell. Stimmt! Nee, keine Ahnung. Alexander Graham Bell, so many years don't tell. Du hast recht. Bla bla bla, all across the USA. Ja. Ein bisschen erinnert mich natürlich auch so dieser Wettstreit ein bisschen an den Edison-Tesla-Wettstreit. Ein bisschen, ja. Ein bisschen nur, dass man bei dem Telefon den anderen irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat. Ja. Und was ich auch gelernt habe, das mit der physikalischen Einheit, das war mir auch nicht bewusst. Das war so ein... Ein Bell? Ja, das habe ich aber auch schon mal gehört. Was ist das? Ein Dezibel halt. So. Ja. Genauso lief mir auch. Ja. Aber das ist lustig, weil du tatsächlich eigentlich so gut wie nie was in Bell misst. Ich wollte immer sagen, in Dezibel. Ja. Ja. Und da bin ich überhaupt noch nie drüber gestolpert oder habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das nach Bell benannt ist. Boah, bist du ein Klugscheißer, wenn du ab sofort alles in Bell umrechtest. Geil, oder? Ist auch so unglaublich kompliziert, ne? 3800 Bell. Naja, ich hätte jetzt vermutet, einfach Dezi ist halt ja, so genau, einfach. Genau. Also ist ja eigentlich relativ einfach umzurechnen in Bell. Aber gut, man benutzt ja auch tatsächlich Dezimeter, finde ich äußerst selten. Auch das sollten wir vielleicht ändern. Ja. Wir brauchen mehr Dezi und weniger Bell. Nein, wir brauchen weniger Dezi und mehr Bell, oder? Ja, was für ein Schlusswort. Das war so richtig intellektuell. Oh. Ich mache jetzt einfach aus. Ich sag nichts mehr dazu. Tschüss, Niveau. Tschüss.